Europa stand in Flammen. August 1944. Wir alle würden sterben. Diplomatie beginnt mit historischen Bildern des zerstörten Warschau. Die Alliierten waren gelandet und marschierten auf Paris zu. Die Deutschen wollten alles zerstören, alles dem Erdboden gleichmachen. Das hätte den Franzosen mit ihrer Hauptstadt auch passieren können. Die letzte Nacht der deutschen Besetzung von Paris. Der kommandierende deutsche General von Keultitz bereitet sich darauf vor, Hitlers Befehl zu erfüllen. Doch plötzlich steht der schwedische Generalkonsul Raoul Nordling in von Keultitz' Hotelzimmer. Über eine geheime Tapetentür ist er eingetreten. Er will den Nazi-General von seinem Vorhaben abbringen. Ein kontroverser Dialog, ein Duell, in dem es um alles geht, entspinnt sich. Und wir bekommen ein faszinierendes, intensives Kammerspiel zu sehen. Über Helden? Nein, sagt Volker Schlöndorff. Also Held, Antiheld, für mich weder das eine noch das andere. Menschen. Schwache Menschen. Was sind Sie nur für ein Mensch? Und warum das Ganze? Sie wissen genau, dass es sinnlos ist, Paris zu zerstören. Es wäre umsonst, vollkommen umsonst. Schwache und nie eindeutige, moralisch schwankende, wankende Figuren, die zeigt Volker Schlöndorff. In dieser Augustnacht ist alles vorbereitet für die Zerstörung der Stadt. Notre Dame ist vermint, der Louvre oder der Eiffelturm, ebenso die Brücken über die Seine. Die Sprengung der Brücken wird ein spektakuläres Hochwasser der Seine auslösen. Etwa wie das im Jahr 1910. Die herabstürzenden Steintrümmer werden den Fluss aufstauen. Der ganze Südosten von Paris wird schnell überflutet sein. Auch in der Bühnenvorlage, dem gleichnamigen Stück von Cyril Gély, spielten übrigens André Dussolier und Niels Arestrup diese beiden Antipoden, die sich in einen komplexen verbalen Zweikampf begeben, ohne Annäherung, ohne Verbrüderung. Die sind ja nie Komplizen, die bleiben ja irgendwie doch Feinde. Sie wollen nicht der Realität ins Auge sehen. Welche Realität? Meinen Sie Ihre oder meine? Die Tatsache, dass Paris zu zerstören absurd ist. Absurd und teuflisch. Also Ihre Realität. Tatsächlich wurde die französische Hauptstadt nicht zerstört. Was General von Keultitz veranlasste, Hitlers Befehl zu ignorieren, ist historisch nicht eindeutig belegt. Insofern ist solch ein Satz des Generals sicher Fiktion. Meine Pflicht ist es, meine Männer zum Sieg zu führen. Und zwar mit allen Mitteln. Alles andere ist vollkommen unwichtig. Für Volker Schlöndorff bietet diese mit Fiktion gefüllte historische Leerstelle aber die Gelegenheit, das Geschehen in einem umfassenderen Bild zu zeichnen. Was, wenn nicht das, wäre die Aufgabe eines Geschichtenerzählers? Und sich beispielsweise die Frage zu stellen, wie sich das Gute und das Böse in solch einer extremen Situation verdichten, durchdringen, die Grenzen vielleicht gar verwischen. Es wäre nämlich zu kurz gegriffen, den verbalen Kampf in Diplomatie auf den zwischen dem Humanisten und dem befehlshörigen Preußen zu reduzieren. Nein, meint Regisseur Volker Schlöndorff, auch Nordling, der schwedische Konsul, sei nicht einfach ein guter Mensch, der retten will, die Menschen, das Kulturerbe, die Stadt. Um das zu erreichen, ist er bereit zu jeder Skrupellosigkeit. Ihre Kinder und die der Überlebenden werden für immer mit dem Hakenkreuz gezeichnet sein, so wie bestimmte Leute, die heute den gelben Stern tragen. Sie können ja große Reden führen, Herr Nordling. Selbstverständlich hegen wir mehr Sympathien für den Mann, der für das Überleben von Paris kämpft, als für den Nazi-General. Der war in den Jahren zuvor an der Judenvernichtung in Osteuropa beteiligt. Der Film spricht das explizit an. Was Schlöndorff aber auch vorführt, ist ein Männerkampf. Der eine will den anderen in die Knie zwingen, nämlich der Konsul den General. Und der General hat nur einen Begriff, das ist sein eigener Stolz, der will sich nicht in die Knie zwingen lassen. Als der deutsche General in seinem Zimmer mitten in diesem verbalen Austausch mit dem Konsul einen Anfall bekommt, reicht der ihm die lebensrettenden Herztabletten. Menschliche Geste oder kühle Berechnung, den Gegner für sich einzunehmen? Doch den interessiert am Ende nichts außer seiner Familie. Wissen Sie, was Sippenhaft bedeutet? Nein. Es ist ein Erlass. Er kam einen Tag, bevor ich hierher abkommandiert wurde. Ab sofort müssen sich unsere Familien für uns verantworten. Wenn Paris nicht gesprengt wird, werden meine Frau und meine Kinder verhaftet, eingesperrt und hingerichtet. Bei Volker Schlöndorff ist diese drohende Sippenhaft der Dreh, der Angelpunkt, der dem Konsul ermöglicht, den General in der fiktiven Realität des Films von der Zerstörung Paris abzuhalten. Nordling gibt vor, von Keultitz' Familie retten zu können. Die Größe dieses Films Diplomatie zeigt sich am Ende darin, dass er die barbarischen Zeiten des Krieges so zeigt, dass der Gute das Gute nur erreichen kann, indem er trickst, lügt, betrügt, vormacht und alles Gute in sich aufgeben muss. Es ist eine ziemlich komplexe, widersprüchliche Geschichte, die uns Volker Schlöndorff hier erzählt.